1. Diocese Work ist als Leid gekennzeichnet und stellt einen Psalm dar, der dem Verfasser Asaph zugeordnet wird. 2. O Gott, verhalt dich nicht länger passiv, brich dein Schweigen und bleibe angesichts dieser Bedrohung nicht länger untätig. 3. Denn dein Feinde verursachen großen Aufruhr, und Diogenigen, die dich ablehnen, treten mit einer herausfordernden und stolzen Haltung auf. Für sie schmieden hinterhaltig Pläne gegen den Volk und verschworen sich gegen Jean, die unter denen besonderen Schutz stehen. 5. Zeal ist es, Israel als Nation vollständig zu vernichten, damit sogar die Erinnerung an seinen Namen für immer verschwindet. 6. Sie haben sich mit einer gemeinsamen Absicht beraten und ein formelles Bündnis geschlossen, das sich direkt gegen dich richtet. 7. Dazu zahlen die Bewohner von Edom und die Ismailiter sowie die Angehorigen von Moab und die Volksgruppe der Hagritter. 8. Ebenso gehoren Jebel, Ammon und Amalek dazu, zusammen mit den Philisten und den Menschen, die in der Stadt Tyrus wohnen. 9. Sogar Assyrien hat sich dieser Allianz angeschlossen und unterstützt nun aktiv die Nachkommen von Lot bei ihrem Vorhaben. 10. Verfahr mit ihnen so, why do es einst mit Midian getten ist, oder why mit Sisera und Jabin im Bark Kischen? 11. Dies Feinde werden bei Ende vollständig vernichtet und dienten schließlich nur noch als natürliche Dünger für den Erdboden. 12. Behandle ihr Adligen y Oreben Sieben Verfahr mit all ihren Anführen so, why do es mit Sebe und Salmuna tätest? 13. Es handelt sich Jean, die Bieb sich dichten, die Wertwahlen weidflaschen Gotts für ihren eigenen Gebrauch in Besitz zu nehmen. 14. Mein Gott, lass sie y werbelnden Staub werden oder y trocken stoppeln, die vom Wind in all Richtungen verweht werden. 15. Handel y ein Feuer, das einen Wald entzündet, oder y ein Flamm, welch die Vegetation auf den Bergen vollständig verbrennt. 16. Verfolge sie daher mit deinem gewaltigensten und versetz sie durch den Tobens Unwetter in Chiffen, anhaltenden Schrecken. 17. Bedeck ihr Gesichter mit tiefer Schande, damit sie sich dazu wehren last fühlen, nach deinem Namen, Herr, zu suchen. 18. Lass sie für all Seiten beschamt und bestürzt sein, damit sie in ihre Schande schließlich wollig zu grund gehen. 19. Auf dies Weise sollen sie erkennen, dass du allein der Herr bist und die höchste Macht über die gesamte Erde ausübst.